Erklären kann ich es mir nicht, sagt Gerbert. Du solltest eigentlich nicht hier sein. Ich glaube nicht mal, dass du wirklich da bist. Du bist eine Die massige Frau schlingt die Arme um Gerbert und umklammert ihn. Sie muss etwa 30 Kilo mehr wiegen als er, aber seine Reaktion erfolgt sofort. Er tritt ihr mit voller Wucht auf den Fuß. Die Frau schreit auf, ihr Griff lockert sich. Er kann einen Arm befreien und lässt den Ellbogen an ihre Kehle krachen. Würgend taumelt die Schwester ein paar Schritte weg. Er dreht sich zu ihr um und wendet Ella dadurch den Rücken zu. »Frank, lass die Waffe fallen! Weg damit! Weg damit! Weg damit!« Er scheint sie nicht zu hören. Die Krankenschwester steht vornübergebeugt da und fasst sich mit den Händen an die Kehle. Gerbert hebt seine Pistole, ganz langsam. Ella hat Zeit, an all die Meilen zu denken, die sie gemeinsam über die Straßen von Kansas gefahren sind, und an all die Mahlzeiten, die sie in den Lokalen von Kansas verzehrt haben. Daran, wie sie sich vor Zeugenaussagen gegenseitig vorbereitet haben, wie sie endlose Lagebesprechungen überstanden haben. Es ist genügend Zeit, ihn zu erschießen, doch das tut sie nicht. Sie kann nicht. Sie kann nur zusehen, wie Gerbert immer weiter die Pistole hebt. Aber er richtet sie nicht auf die Krankenschwester, er richtet sie auf den eigenen Kopf. »Frank, nicht. Bitte tu's nicht.« »Ich habe alles nur für die arme Miss Yvonne getan.« Dann sagt er, 3, 2, 1 und drückt ab. Es dauert beinahe eine Stunde, bis man Ella Davis endlich ins Zimmer von Danny Coughlin lässt. Vor der Tür stehen zwei Beamte Wache. Sie denkt, das sei ein ideales Beispiel dafür, den Brunnen abzudecken, nachdem das Kind hineingefallen ist. Der Pfleger Chuck ist da, zudem ein Arzt. Ella glaubt, ihn während der Konfrontation vor dem Eingang gesehen zu haben, aber sie könnte sich auch irren. In ihrer grünen OP-Kleidung sehen die alle gleich aus. Danny wiederum wirkt in seinem kranken Hemd, als hätte er 20 Kilo abgenommen. Er ist genauso ausgezehrt, wie Gerbert es am Ende war, aber in seinem Gesicht liegt eine Klarheit, die anders ist. Ella zögert nicht, sie geht auf ihn zu und umarmt ihn. »Es tut mir leid, alles tut mir so leid.« »Ist schon in Ordnung«, sagt Danny und streicht ihr übers Haar. Das kommt ihm einerseits unpassend und andererseits genau richtig vor. Sie entzieht sich ihm. »Ma'am, der Mann da hat genügend Aufregung für eine Nacht erlebt«, sagt der Arzt. »Er braucht seine Ruhe.« »Ich weiß, ich gehe gleich. Aber Danny, warum hatten Sie diesen Traum? Warum nur? Haben Sie da irgendeine Erklärung?« Er lacht. Es ist ein trauriges Lachen. »Warum werden manche Leute zweimal vom Blitz getroffen?« Sie schüttelt den Kopf. »Das kann ich nicht sagen.« »So geht's mir auch.« Er zeigt auf ihren Hals. »Wie ich sehe, tragen Sie Ihr Kreuz.« Sie berührt es. »Ja, das tue ich immer.« »Klar, aber zu glauben ist schwer, nicht wahr?« Er lässt sich auf sein Kissen sinken und legt die Hände über die Augen, als wollte er beide Welten ausblenden, die sichtbare und die dahinter, die nur so selten zum Vorschein kommt. Dann wiederholt er sich. »Zu glauben ist schwer.« Er nimmt die Hände von den Augen, die beiden sehen sich schweigend an. Es gibt nichts zu sagen.